We are at day 4 in our series. Wir sind schon bei Tag 4 unserer Serie. And let's continue to go. Lasst uns gerade weitermachen. Now, do you know what's very interesting? Wisst ihr, was sehr interessant ist? We are all very deeply influenced by many different things. Wir sind alle sehr geprägt von verschiedenen Dingen. Our DNA. Unsere DNA. There's nothing we can do about this. Und dagegen können wir nichts tun. But we are also influenced by our upbringing. Aber wir sind auch geprägt vom Elternhaus, wo wir aufgewachsen sind. Influenced by our culture. Wir sind geprägt von unserer Kultur. Influenced by the school that we went to. Und beeinflusst durch die Schule, in die wir gegangen sind. By the church that we used to go to, although we never were supposed to go to church. Und auch von der Kirche, in die wir gegangen sind, obwohl es eigentlich nicht so gedacht war, dass wir in die Kirche gehen. Maybe this is confusing to you. Vielleicht bringt euch das ein bisschen durcheinander. If you would have told to the early Christians, I'm going to church, they would have been deeply confused and probably offended. Aber wenn ihr den ersten Christen gesagt hättet, ja, ich gehe in die Kirche, dann wären sie ganz durcheinander gewesen und hätten nicht verstanden, was du meinst. Because they understand we are church, we don't go to church. Weil sie haben gewusst, dass sie die Gemeinde sind, sie gehen nicht in die Kirche. Yeah, that's a little extra note for you. Aber das war jetzt nur ein kleiner Zusatz für euch. But I've lived in different nations. Aber ich habe in verschiedenen Nationen gelebt. I've lived in 3 different continents. Und ich habe in 3 verschiedenen Kontinente gelebt. And I've traveled to about 70 countries. Und ich bin etwa zu 70 Ländern gereist. So I've experienced a lot of different cultures. Und ich habe sehr viele verschiedene Kulturen kennengelernt. And I've become very much aware how powerfully culture influences us. Und es ist mir bewusst geworden, wie stark eine Kultur prägt, wie prägend eine Kultur ist. Yeah. So the way our culture has taught us about fatherhood is the way we will approach God, whether you want it or not. Und die Art und Weise, wie eine Kultur uns über Vaterschaft lehrt, ist die Art und Weise, wie wir geprägt sein werden, egal ob wir wollen oder nicht. Because our culture marks us, it shapes us. Weil unsere Kultur formt uns. I will give you an example. Und ich möchte euch ein Beispiel geben. If let's imagine you're Brazilian. Lass uns vorstellen, du bist Brasilianer. A little baby from China. Und du möchtest ein kleines Kind von China adoptieren. To China, all the paperwork is done and everything is ready. Also reist nach China, der ganze Papierkram ist erledigt und dann ist alles bereit. And the Chinese government says you can go to China and you can pick up a child. Und die chinesische Regierung sagt, du kannst nach China kommen und ein Kind abholen. You have the child for adoption. Die Mutter hat sich entschieden, das Kind zur Adoption freizugeben. The baby is 3 days old, you can take it home. Und sobald das Baby 3 Tage alt ist, kannst du es nach Hause nehmen. So you go to China and you take a 3-day-old Chinese baby home to Brazil. Also gehst nach Hause und nimmst dein 3 Tage altes chinesisches Baby mit nach Hause nach Brasilien. When the child is 20 years old, wenn das Kind 20 Jahre alt ist, this child will not look like a Brazilian whatsoever. Dann wird das Kind überhaupt nicht wie ein Brasilianer aussehen. It will look Chinese. Sondern wie ein Chinese. But if you spend only a few minutes with this child, you will really understand. Aber wenn du nur einige Minuten mit diesem Kind verbringst, wirst du feststellen, this person is actually Brazilian. Dass diese Person in der Tat ein Brasilianer ist. Warum? Because it will want rice and beans and meat every day. Weil es jeden Tag Reis, Fleisch und Bohnen essen möchte. It will eat a lot of sugar. Es wird viel Süßes essen. It will eat with a fork and a knife. Und Messer und Gabel gebrauchen. It will not eat chopsticks every single day. Es wird nicht jeden Tag mit Stäbchen essen. It will act just like a Brazilian person, but living in a Chinese body. Es wird sich wie eine brasilianische Person verhalten, aber in einem chinesischen Körper leben. Because the culture has trained it this way. Weil die Kultur hat es so geprägt. You see, it doesn't matter where you grew up or where you come from. You have been formed by a certain culture. Seht ihr, es ist egal, von wo du kommst, aber du bist geprägt von einer Kultur. Why is this so important to understand? Wieso ist es so wichtig, das zu verstehen? Because we now have to become transformed to the culture of the kingdom. Weil wir jetzt durch die Kultur des Königreichs verändert werden müssen. You can't live by your own culture if it goes against the culture of the kingdom. Du kannst nicht in deiner eigenen Kultur leben, wenn diese gegen die Kultur des Königreichs geht. Our culture has taught you certain things about fatherhood that might be completely different that the Bible wants you to experience. Weil deine Kultur hat dir bestimmte Dinge über Vaterschaft gelernt, die komplett unterschiedlich sein können zu dem, was die Bibel dich erleben lassen möchte. I want to talk about three attitudes with which we approach God the Father. Und ich möchte jetzt über drei Haltungen reden, in denen wir Gott dem Vater begegnen. You probably find that you will be in one of those three. You will fit. Und du wirst dich wahrscheinlich in einer dieser drei wiederfinden. Only one of those three is right, the other two you have to reject. Aber nur eine dieser drei ist richtig, die anderen zwei musst du ablehnen. And if you don't reject them, und wenn du sie nicht ablehnst, you will never have the relationship with God that God wants you to experience. Wirst du nie diese Beziehung zu Gott haben, die er dich erfahren lassen möchte. That is a very sad thing. Und das ist wirklich etwas Trauriges. Think that God has everything prepared to the finished work of the cross, but you can't experience. Zu denken, dass Gott alles durch das vollbrachte Werk am Kreuz vorbereitet hast und du es nicht erfahren kannst. Get your heart ready. Und deshalb möchte ich, dass du dein Herz vorbereitest, make a decision, und eine Entscheidung triffst, that you will reject any wrong attitude and mentality to which, with which you approach God as the Father. Jede falsche Haltung abzulehnen, wie du Gott als Vater begegnest und die Verantwortung dafür und du dafür die Verantwortung übernimmst. And then you will begin to react and relate to God in a completely new way. Und dann wirst du beginnen, auf eine völlig neue Art und Weise zu reagieren, um mit Gott in Beziehung zu treten. Morgen werden wir über die erste Haltung reden. See you tomorrow. Bis morgen.